resource is up and the guests are gone. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingern Nord. Vorne mit Sam Hoppenstedt und Katala Bonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und sag mal ehrlich, wie bekommt euch denn die Fußball-Weltmeisterschaft? Also ich schaue mir nach Möglichkeit alle Spiele an. Also mir geht's ja genauso. Ja, dann ist ganz klar, dann kommt ihr ja gar nicht mehr vor die Türe und seht überhaupt nicht, was sich in Düsseldorf alles so tut. Na, am Hauptbahnhof bewegt sich ja gar nichts, außer am Haltestellenbereich auf der Friedrich-Ebert-Straße. Tja, und sonst in der Innenstadt die gewohnten Baustellen? Nee, nicht so ganz, denn wenn ihr rausgehen würdet, dann würdet ihr sehen, es wird auch richtig viel Wohnraum gebaut. Zum Beispiel an der Ecke Werdener Erkrather Straße. Also ich denke, das dürfte noch zu Flingern gehören. Da wird ein seit Jahren, ich sag's mal mit meinen Worten, brachliegendes Grundstück bebaut. Und das ist jetzt ein völlig ungewohnter Anblick, wenn man auf die Ecke schaut und dort jetzt auch relativ große Gebäude entstehen. Da bin ich immer lang gelaufen, wenn man von Oberbilk aus zum Flingerbruch will. Und zwar in Richtung Düsselstrand, da war wirklich nichts. Nee, und ganz in der Nähe kann man sich denn auch über weiteren Wohnungsbau freuen. Der ehemalige Oberbilker Lierenfelder Güterbahnhof wird nun ebenfalls bebaut, nachdem diese Liegenschaft jahrzehntelang brach lag. Auch ein völlig ungewohntes Bild, nachdem dort auch über Jahrzehnte irgendwelche gebrauchten Autos an den Mann, an die Frau gebracht wurden. Dann fehlt in der Innenstadt eigentlich nur noch der Startschuss für das neue Wohngebiet an der Worringer Ecke, Gerresheimer Straße. Genau. Und einen weiteren Startschuss, den gibt es jetzt bei uns. Denn du bist heute die wilde 13. Ich merke das schon. Denn ihr hört heute die wilde Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy von der Twin Comedy aus Düsseldorf. Genau. You can never be too careless with selflessness. This here and now is where we are. This drop of light amidst an infinity of stars. This brief tick-tock of moments amidst eternity. The voice inside is all a hollow place where gods and angels fall, where darkness wraps around the mind, hiding in shadows, stealing all. Can we escape our own mind games?

Cascading down, oh, sure. Da, kannst du bitte mal die Balkontüre zumachen? Gnädige Frau, es zieht ganz toll. Es zieht? Ihr wisst ja, es zieht, sagen in aller Regel nur ältere Menschen. Mach da, ich bitte dir nur schnell zu machen, sonst haben wir in 0, nix die Bude voll. Nicht, dass Sie sich auch noch einen Zug holen, gnädige Frau. Herbert, hast du etwa wieder aus Versehen bei Facebook Leute eingeladen? Was? Wie letzte Woche? Herbert tanzt nackt auf dem Balkon für Deutschland? Martha, ich hatte untenrum noch was an. Ja klar, dein Hawaii-Tanga, den man dank deiner Plauze nur noch von hinten als Strich in der Po-Ritze erkennt. Wie, was? Und die Polizei wollte auch nicht dein Bier trinken. Die wollten dich gleich mitnehmen, nachdem du dem dienstjungen Kollegen damit gedroht hast, ihm den Schritt zu lockern. Gnädige Frau, es sieht immer noch wie ich zu böse. Genau, Martha. Mach die Luke zu, die kommen jetzt alle. Wer denn, Herbert? Na, hier, die Schlagzeile in der Rheinischen Post. Ach. Mehr Flüchtlinge nutzen die Balkonroute. Balkanroute, Herbert, Balkanroute. Das kennt man doch. Als erstes trinken die das ganze Bier weg, wenn die erstmal in der Bude sind. Und tragen anschließend ungefragt eine Unterwäsche und tanzen halbnackt auf dem Balkon für Deutschland. Du alle Schrippe, du! Ach, Herbert. Thank you. トラソンメンバーはジャッキー大山です。 Also, Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Herbert Strzewski, seid ihr da? Warum ist es hier so verdächtig still? Mach doch nicht so einen Radau. Wir beide arbeiten gerade an einer Revolution im Automobilbereich. Sie wissen doch, gnädige Frau, Hupen ist in geschlossenen Ortschaften verboten. Außer der Lichthupe. Genau, mein kleiner Truthahn. Und warum? Weil man die nicht hören kann. Gnädige Frau, Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer ist sehr wichtig. Und deswegen arbeiten wir an einer Hupe, die nur Ultraschall aussendet. Aber das ist doch blödes Zeug. Eine Hupe, die man nicht hören kann, das ist doch auch ungesetzlich. Martha, das ist völlig maritim. Legitim. Martha, die kann man schon hören. Ab 18.000 Hertz. Herz. Von mir aus 18.000 Lungen, Milz oder Nieren. Ah. Immer hast du was zu meckern, anstatt stolz zu sein, dass wir die erste umweltfreundliche Hupe in Serie auf den Markt bringen. Im Preisargument unter 100 Ocken. Preissegment, Herbert, Segment. Immer musst du mir verbessern. Mich? Ich tue dir nicht das Ja sagen. Versuch's mal mit lautlosem Schreien, Herbert. Du alle Schrippe, du. Oh, Herbert. I got a bike, you can ride it if you like. It's got a bus, it's a bell and rings and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything if you want things. I've got Mensch, Herbert, jetzt komm doch mal vom PC weg. Den ganzen Tag hängst du da schon vor. Oh, du kickst ja nur noch so ein Dreck in der Glotze. Hab ich gar keine Lust zum Rüberkommen. Nee, du, lass mal. Ey, was machst du da, Aue? Geh mir vom PC weg, du! Und ist auch ein Verdauenrechner. Das kannst du nicht. Den ganzen Tag davor. Das kannst du nicht. Kann ich haben. Lass den Knopf. Ich bin gerade im Programm. Lass dich. Ich bring dir um, Ole. Pack den aus. Ich bring dir um. Ah! Ich bring dir um. Nein, nicht, Herbert. So, das hat sie jetzt davon, die olle Schrippe. Musik aus Flinger Nord. Es geht auch ohne Mord. Mach da, sei stille. Wir arbeiten geistig. An einer Formel für lautlosen Sprengstoff? So etwas gibt es noch nicht, gnädige Frau. Aber ich habe für Silvester ein Patent für einen Kanonenschlag mit Schalldämpfer angemeldet. Mach da, Schrzewski und Ecke haben die Lösung für das Rentenproblem ab 2025 gefunden. Da bin ich aber mal gespannt. Gnädige Frau, könnten Sie vielleicht mal die Balkontüre schließen, es zieht. Mach da, jeder weiß, wie wichtig in Deutschland ehrenamtliche Menschen sind. Kick dir alleine mal die Leute bei der Tafel an. Das sind alles Ehrenamtler. Oder die Lobbyisten im Deutschen Bundestag. Alles ehrenamtliche Mitarbeiter, ja, selbstverständlich. Was hat das jetzt alles mit den Rentnern zu tun? Ganz einfach, mein kleiner Truthahn. In Zukunft wird man ehrenamtlicher Rentner. Ah? Das ist ein Knaller, wa? Darauf noch keiner gekommen ist. Gerhard Schröder hätte das geschafft, wenn er nur länger im Amt hätte bleiben können. Aber das ist nicht euer Ernst. Doch, Martha, du stellst ganz einfach einen Rentenantrag als Ehrenamtler. Und als Bonbon darfst du dir aussuchen, ob du Steuern zahlen willst. Und an welche Krankenkasse sie Beiträge zahlen wollen, gnädige Frau. Und jetzt der zusätzliche Knaller. Denn ist auch kein Problem, wenn du mit 60 oder 50 schon in Rente gehen willst. Als ehrenamtlicher Rentner kannst du quasi in Rente gehen, wenn du willst. Herbert, dafür bekommt ihr beide das Bundesverdienstkreuz. Meinst du, Martha? Und den Friedrichsorden Ritterkreuz zweite Klasse mit Schwertern. Zweite Klasse mit Schwertern? Und erste Klasse mit Ticket 2000. Du alle Schrippe, du! Ach, Herbert. You know what they say about romance. You know what they say about romance. Ever-changing love that you keep. Keep on side of poking keen. Of humanity, but that ain't me. Also dieses Musikstück hat mich jetzt doch mehr an meine Großmutter erinnert, ne? Ja, nicht die Stimme, aber die Aufmachung. Ja. Die Aufmachung, ja. Obwohl, bei meiner Großmutter, da konnte die auch temperamentvoll werden, wenn die jemand nicht leiden konnte und erzählte dann, wie sie dem gegenüberstand. Dann sagte sie immer, da habe ich den von oben bis unten angeguckt. Dann habe ich dem gesagt, Sie, wie kommen Sie mich denn vor? Und dann bin ich gegangen. Das finde ich konsequent. Dramatik pur, genauso wie du eben brachtest den Kanonenschlag mit Flüsterton. Ja, mit Flüsterton, genau. Ein Kanonenschlag mit Flüsterton, weil ja die vorhergehenden Sketche so gut darauf aufgebaut haben. Ne? Wie kann ich mir das vorstellen? Moment, ich mache das Geräusch. Ha. So, ihr Rübensüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duesselwelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden 1., 3. und 4. Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen 5. Freitag gibt. Aber bitte vorher die Fenster zumachen, sonst stehen wir alle im Zug. Immer um 8:45, es sei denn die Fortuna oder die DEG spielen oder die deutsche Nationalelf, was ich persönlich gerne hätte, aber nicht mehr glaube. Mhm. Nimm ich alles zurück. Fahre Fans der deutschen Nationalelf. Ja, okay, wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin euch eine gute Zeit und immer daran denken. Was gut ist, kommt wieder. Ja, selbstverständlich. Tschüss. Tschüss. Hey. Yeah.